Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Bioshock. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Andrew Ryan eingeladen. Hey Andrew, wie geht's dir? Wo ist mein Big Daddy? Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hi. Ach, Bioshock. Wie bist du zu Bioshock gekommen, wenn ich fragen darf? Durch deine Empfehlung. Wäre ich da schuld? Oh. Ich als ewiger Nicht-Shooter-Spieler. Und dann hast du gesagt, aber spiel doch mal Bioshock. Das wird dir gefallen. Aha, wir sind Shooter. Aber es ist Bioshock. Spiel's einfach. Halt die Klappe und spiel. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann alle drei durchgezogen habe. Also ich bin schon recht spät dazu gekommen. Da gab's ja schon alle drei. Ich bin zu Bioshock gekommen. Das übliche Spielzeitschriften und... Dann habe ich irgendwann mal die PS3-Version in die Hand gekriegt und dann habe ich das gespielt und fand es großartig. Wer Bioshock nicht kennt, Bioshock ist ein Computerspiel von 2K Games, um genau zu sein von 2K Boston. 2K Boston existiert nicht mehr. Das letzte Spiel, was sie gemacht hatten, war Bioshock Infinite. Die haben aber uns haben gemacht SWAT 4, Freedom Force und System Shock 2. System Shock 2, gut, um das ansprechen, ist, Bioshock ist ja eigentlich so, man könnte sagen, so der inoffizielle Nachfolger von System Shock. Hast du System Shock je gespielt? Ja, aber welchen? Nur System Shock 1. Ist nur System Shock 1, witzig, ich habe nur System Shock 2 gespielt. Okay. Ich habe damals System Shock war schon das mit diesem komischen Cyber-Gesicht auf dem... Also überall, wo du siehst, hast du immer so ein Cyber-Gesicht. Ja, das war der, soweit ich weiß, war das im ersten Teil noch so, dass du auf einer Raumstation aufgewacht bist und musstest herausfinden, was da los war. In so einem, da musstest du gegen Gegner kämpfen, das war noch sehr pixelig auf jeden Fall. Aber es war ganz cool. Was lustig ist, ich bin an System Shock bei Mass Effect erinnert worden. Durch die Citadel. Weil das Raumschiff hieß, glaube ich, sogar Citadel bei System Shock 1. Soweit ich weiß, ja. Auf dem du mit Edward Diego warst. Stimmt! Ah ja, der gute Edward Diego. Oh Gott, dieser Name. Der bringt mich heute noch zum Schmunzeln. Ich muss auch sagen, nur wegen Edward Diego habe ich es dann gespielt. Da habe ich mich überzeugen lassen. Ich habe den ersten habe ich tatsächlich nur gesehen gehabt, aber ich habe den zweiten ganz gern gespielt gehabt. Den habe ich mir irgendwann mal geholt auf Steam, weil sie nochmal rausgebracht haben. Es gibt mittlerweile ein Remake zu Teil 1, das ganz gut sein soll. Gibt es aber nur für PC. Oh. Mach mich nicht heiß drauf, weil ich fand System Shock echt gut. Ich also, als Nicht-Shooter-Spieler in dieser Zeit, ich fand es echt gut. Soweit ich weiß, gibt es eins mit modernerer Grafik, soweit ich weiß. Es gibt aber auch einen Community-Patch, der das Spiel die Grafik ein bisschen aufpoliert und dass man es auch heutzutage noch spielen kann. Der zweite Teil, den fand ich eigentlich cool, weil der spielt so 42 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an Bord des überschnellen Raumschiffs von Braun und 5 Monate nach Abreise des Schiffs wird von der Erde steht die Mannschaft kurz vor einem Bürgerkrieg zwischen der Besatzung von U-Braun und den Soldaten der UNN Rickenbacker. Und dann wachst du auch wieder auf und das ist auch wieder so eine komische KI und du musst halt... Ist es noch die gleiche KI? Ist es immer noch Shodan? Shodan, richtig. Ja, dann ist es die gleiche, exakt ja. Die gleiche KI. Und du musst halt... du musst halt alles Mögliche versuchen, um da zu überleben. Das fand ich halt auch ganz cool. Bioshock dagegen ist halt komplett anders. In Bioshock, im ersten Teil, stürzt der Protagonist, der keinen Namen hat, im Jahre 1960 mit einem Flugzeug mitten im Atlantik ab. Da hat es noch diesen coolen Atlantis-Flair. Hat es nicht immer. Ja, aber du hattest am Anfang, fand ich, diese coole Zwischensequenz. So einfach nur so ein Typ, der raucht, guckt auf ein Foto, Flugzeugabsturz. Dann. Und dann landest du im Wasser, schwimmst zu so einem... zu so einem Leuchtturm. War das nicht auch im ersten Teil, wo du am Anfang noch eine riesen Werbekampagne erst hattest, bis du dann so richtig da unten gefangen warst von Andrew Ryan? Du hast am Anfang, also wie gesagt, du bist dann in diesen Leuchtturm geschwommen, bist dann in so eine Kuppel eingestiegen und bist dann nach unten gefahren, sozusagen immer tiefer. Und dann war es, dann kam dieser großartige Satz von Andrew Ryan, das so, ah, hier, im Land der unbegrenzten Zeiten. Wir sind unter das Land, unter die Erde gegangen, im Wasser und haben uns dort unsere bessere Zivilisation aufgebaut. Und dann, genau, das ist der Atlantis-Flair, der für mich dann aufkam. Richtig, ja. Weil du eine Stadt unter Wasser hast. Und Andrew Ryan ist für mich so eine Werbefigur geworden durch Bioshock. Weil du den ja überall hörst. Richtig. Hi, I'm Andrew Ryan. Die deutsche Sprache war übrigens saugeil, die deutsche Sprachausgabe, fand ich damals. Aber es ist ein Spiel, das ich sogar damals auch auf Englisch gespielt habe. Aber ich habe es auf Deutsch gespielt, weil ich die deutsche Sprache besser fand, tatsächlich. Ja, ich habe mir damals gedacht, nee, ich spiele es auf Englisch, falls ich mit dir rede drüber, weil du hast es mir empfohlen. Und du hast ja deutsche Sprachausgabe. Ich hasse nicht, ich gebe ihnen immer eine Chance. Dass das scheiße sind, kann ich nichts dafür. Ja, aber im Endeffekt für mich war das immer so, okay, deutsche Sprachausgabe ist echt zu risikoreich, um mit dir darüber zu sprechen. David, kannst du mir über die deutsche Sprachausgabe reden, weil ich finde die deutsche Sprachausgabe fantastisch. Da muss ich es glatt nochmal spielen, auf Deutsch. Und in dem Ding ist es ja super, also du kommst dann unten an und kriegst dann erstmal so eine Aufgabe. Wärst du bitte so freundlich, nimmst bitte dieses Ding von der Wand und das machst du dann und dann sozusagen in diesen, da erfährst du erst, dass diese Stadt völlig im Arsch ist. Völlig im Arsch, weil sie wird beherrscht von irgendwelchen komischen, komplett zersetzten Leuten, die süchtig nach so einer einem Zeug sind namens Adam, richtig? Und die sich so sozusagen zerspleist haben damit, also richtig süchtig geworden sind nach dem Zeug und sich alle gegenseitig umbringen deswegen. Und die haben sich das Ding doch so lange gespritzt, bis sie sich alle gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben und sind die nicht sogar irgendwie selbst in so eine Substanz? Haben die nicht irgendwann ausgeschieden oder sind dazu geworden? Ja, weil sie dann, weil sie sich mit dem Zeug halt komplett richtig sozusagen eingerieben haben. Also man trifft halt als erstes so einen Typen namens Atlas und ein Bewohner vom Rapture kontaktiert den Hauptcharakter, der übrigens Jack heißt, per Funk und informiert ihn über die gegenwärtigen Zustände der Stadt. Es sind fast alle Einwohner Opfer einer Substanz namens Adam geworden, welche es ermöglicht, den menschlichen Körper mit neuen Fähigkeiten auszustatten. Da hattest du Fähigkeiten wie Telekinese, Bienen aus deinen Armen zu schießen, das weiß ich noch. Blitze, Feuer und so weiter, und so lernst du das halt, die Dinge zu nutzen. Ja, und ich dachte auch, es gibt immer mal wieder so Ausstellungsräume, wo Andrew Ryan dann wieder einen Werbeslogan für irgendeine neue Fähigkeit macht. Ja, das ist auch immer, wenn du so eine neue Fähigkeit gefunden hast. Aber natürlich, was haben wir als Protagonist nichts Besseres zu tun, als wenn wir erfahren, dass alle Leute davon süchtig sind und tot sind. Natürlich, wir spritzen uns immer mehr von dem Zeug. Erstmal das Ding in die Vene jagen, zack. Wärst dann du bitte so freundlich, um bessere Fähigkeiten zu kriegen. Wärst du bitte so freundlich und jagst dir das Zeug in die Venen. Und dann Atlas bittet halt Jack, seine Familie zu suchen und zu retten. Und Jack kommt auch mit man trifft auch Bridget Tannenbaum, die Entdeckerin von Adam. Mit der finanziellen Hilfe von Frank Fontaine war es möglich, Adam so weit zu perfektionieren, dass es erwünschte Mutationen bzw. Fähigkeiten hervorruft. Fontaine ist ein Unternehmer aus Rapture, ist sozusagen so eine Art Mafia-Typ, konzentriert sich aber hauptsächlich auf das Schmuggeln verbotener Waren, wie zum Beispiel der Bibel, weil dort unten herrscht, also gibt es keine Norm, so wie oben an der Oberfläche, sondern dort unten herrscht ihr eigenes Gesetz. Das ist das Krasse. Fontaines Ziel war seit langem die Macht in Rapture zu übernehmen. Durch den Einsatz von Adam sah er die Möglichkeit, sein Ziel zu erreichen. Er gründete ein Wohlfahrtszentrum, in welchem er armen Adam verabreichen ließ, um sie stärker zu machen und somit für ihn gegen Andrew Ryan zu kämpfen. Es war wieder diese typischen Machtdinger. Im Jahreswechsel von 1958 auf 1959 an Silvester eskaliert die Auseinandersetzung zwischen Ryan und Fontaine und Fontaine täuscht schließlich seinen eigenen Tod vor, um im Untergrund weiter gegen Ryan vorgehen zu können. Ab da geht alles komplett den Bach runter. Du kämpfst dich halt durch verschiedene Teile des Raptures, triffst auch unter anderem diese Big Daddies, diese mutierten Leute in Taucheranzügen. Und diese kleinen Mädchen der Little Sisters beschützen. Die Little Sisters sind kleine genetisch manipulierte Mädchen, die das Blut von Leichen mit den Spritzen aufsaugen, trinken und sozusagen in Adam umwandeln. Und dann stehst du dann vor dieser moralischen Entscheidung, wenn du dieses kleine Kind gefunden hast, eins aufgesammelt hast und den Big Daddy besiegt hast, tue ich das Kind jetzt harvesten. Das heißt, man sieht nur, wie die Kamera nach oben schwenkt und am Ende hat man so ein komisches Glibber-Ding in der Hand und man saugt es auch. Oder man gibt dem Kind ein kleines Headpad. Also man streichelt es am Kopf und saugt das Adam auf und lässt das Kind gehen. Ich war ein guter Mann. Ich habe keins der Kinder verletzt. Du? Ich habe tatsächlich auch nur sie verschont. Und je nachdem, was man dann nämlich macht, kriegt man entweder das gute oder das böse Ende. Ja. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, auch wenn es nur Polygone sind. Ich auch nicht. Kleine Mädchen was anzutun. Ich konnte es auch nicht. Das war so. Ich fand das auch eine sehr fiese moralisches Dilemma, in das sie dich da gestürzt haben. Ja. Ja, das kleine Mädchen macht nichts anderes mit dem Big Daddy, als irgendwie dieses Adam zu erzeugen auf die brutalste, erdenkliche Art. Aber ja, wieso sollst du dann das Gleiche tun? Ich finde es halt schön, wie diese kleinen, creepigen Kinder haben. Sieh mal, Mr. Bubbles, Adam. Und saugen sie irgendeine Leiche aus und währenddessen so dieser Big Daddy, boom, boom, boom, stampft halt mit so einem Bohrerarm neben dem und so, hi. Hello. Ich gehe da mal da lang, weil wenn du die kleinen Little Sisters nämlich in Ruhe lässt, lassen sich die Big Daddies auch in Ruhe. Auch wenn du versuchst, die Little Sisters irgendwie einzusammeln oder sie zu verletzen, wirst du angegriffen von den Big Daddies. Wärst du bitte so freundlich, Markus, um mir zu sagen, wie du das Ende fandest? Diese überraschenden Twist fandest in dem Game. Meinst du jetzt mit dem Hintergrund, den du dann über Jack erfahren hast? Nein, ich meine einfach nur. Ja, genau, oder richtig. Wo bist du gerade beim Ende? Weil also ich. Gedanklich bin ich auf jeden Fall in Bioshock 1, hast du ja so einen Twist drin. Ja, richtig. Also, wie gesagt, wärst du bitte so freundlich und würdest mir den Twist erklären? Den Twist erklären? Das wäre aber ein Spoiler jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich will spoilern. Egal, das ist nämlich einer der besten Twists in Videospielen aller Zeiten. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ich fand den so klasse, dass. Also, ich fand es echt überraschend. Weil es stellt sich heraus, dass du als Jack eigentlich auch von dort herkommst, von dieser Unterwasseranlage. Ja. Nicht nur das, sondern du bist irgendwie genmanipuliert. Und was halt noch krasser ist, du bist ja von Atlas beauftragt worden, Andrew Ryan zu töten. Richtig. Und in dem Twist, wenn du erst erfährst, dass du von dort kommst, deine Gene wurden manipuliert, erfährst du auch noch, dass du eigentlich der Sohn von Andrew Ryan bist. Richtig. Und sollst dann deinen eigenen Vater töten. Ha, genau. Boom. Wow, krass. Und nicht nur das. Dieses, wärst du bitte so freundlich, ist ein Triggerwort. Den ganzen Spiel immer, kommt immer dieser Satz, wärst du bitte so freundlich und würdest du Ryan töten. Wärst du bitte so freundlich und würdest das aufheben. Wärst du bitte so freundlich und würdest dies und das machen. Und du denkst nicht drüber nach. Und ja, vor allem, es fällt dir erst danach auf, ja klar, ich hatte nicht mal die Wahl, mir das Adam zu spritzen. Richtig, weil es wurde dir gemacht. Es wurde dir befohlen, weil deine Erinnerungen wurden manipuliert, du wurdest in Rapture geboren, sowie wurde dein freier Wille manipuliert. Fragen, die mit den Worten, wärst du bitte so freundlich, im Original Would You Kindly, gestellt werden, bestimmen Jacks Verhaltensweisen und er ist gezwungen, diese indirekten Befehle zu befolgen. Als Ryan Jack mit diesen Worten bittet, ihn zu töten, tust du das. Du prügelst den Kerl tot mit einem Golfschläger. Ist halt, dann kommt doch raus, dass der Atlas, der dich da missbraucht hat, doch eigentlich dieser Fontaine ist, totgeglaubte Fontaine ist. Richtig, und der sich vollgepumpt hat mit Adam und sozusagen zu dieser Machtfigur werden, also diesem richtig widerlichen Viech werden will und du musst ihn halt aufhalten. Und das ist halt dann das Ende. Und je nachdem, wie du dich dann entschieden hast, ob du die Sisters geharvestet hast und ob du sie verschont hast, endet das Spiel anders. Es gibt drei verschiedene Enden insgesamt. Das Ende der Geschichte ist abhängig vom Verhalten des Spielers. Nach dem Sieg gegen Fontaine bittet eines der Little Sisters Jack einen genetischen Schlüssel vom Rapture an. Bei dem folgenden ersten Ende lehnt er ab, den anderen nimmt, den er in sich hat und nun die Macht der Herrschaft über Rapture. Das heißt, du kannst sozusagen Rapture übernehmen. Dann kannst du auch, wenn du Little Sisters nicht ausgebeutet hast, kannst du auch sozusagen alles zerstören. Oder wenn du sie ausgebeutet hast, greifst du nach dem Little Sister, übernimmst alles, was Fontaine getan hat und tötest die Mannschaft eines Nuklear-U-Boots und sozusagen lässt alles Pleiße auf die Welt los. Tja. Da bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, die Kleine auszubeuten. Ein drittes Ende erscheint, wenn der Spieler nur einige Diddles ist, das aus Neugier ausgebuddelt hat. Es ist nahezu identisch mit dem zweiten Ende. Jeglich ist der Ton von Dr. Tannenbaums Monolog ändert sich von wütend zu traurig. Sie bedauert es, dass der Spieler sich nicht im Zaun halten konnte und mehr als eine Diddle Sister ausgebeutet hat. Das heißt, wenn du nicht alle tötest, sondern nur ein paar, hast du im Prinzip dasselbe Ende wie beim zweiten, nur dann hast du auch noch so eine Stimme aus dem Off, wo es hieß, ja, scheiße. nicht schön. Hast du nicht gut gemacht, nicht schön. Das war aber nicht nett von dir. Das war aber nicht nett von dir, richtig. In Deutschland war Bioshock selbstverständlich zu dem damaligen Zeitpunkt indiziert, also nicht indiziert, sondern geschnitten, um eine Indizierung zu umgehen. Die Blutmenge bei Treffern wurde vermindert, blutige Schadenstexturen durch Treffer und offene Fleischwunden und bei verbrannten Gegnern wurden komplett entfernt und es nicht mehr möglich, tote Gegner mit Telekinese auf andere Gegner zu schmeißen. Zudem wurden diverse Filmsequenzen entschärft. Allerdings blieben geskriptete Deko-Leichen und das in Deutschland oft modifizierte Rektor-Verhalten unangetastet. Das heißt, die sind zwar immer noch so komisch zusammengesackt, aber du konntest nichts mehr mit den Leichen anstellen. Auch die Hintergrundgeschichte wurde in der deutschen Version leicht verändert. In der englischen Variante des Spiels hat die Forscherin Dr. Tannenbaum während des Zweiten Weltkriegs als Gefangene in einem nicht näher bekannten KZ einem Arzt assistiert, der Versuche an KZ-Häftlingen durchführte. Darüber hinaus spricht sie in der deutschen Synchronisation slawischen Akzent, aber in der deutschen Version mit deutschen Akzent. In der amerikanischen Version mit deutschen Akzent. Die Indizierung des Spiels ist zwar erfolgt, aber es gibt auch eine ungeschnittene Fassung, die auch mittlerweile frei erhältlich ist. Also die jetzigen Versionen sind sogar, die weiß sogar auch ungeschnitten. Zum Beispiel hast du auch später so einen verrückten Arzt besiegt, so einen verrückten Schönheitschirurgen, der nicht aufhören konnte, die Leute zu schneiden und immer wieder mehr zu schneiden und mehr zu machen und immer wahnsinniger geworden ist. Und eigentlich siehst du in der Zwischensequenz, bevor du gegen ihn kämpfst, dass er auf einen lebenden Körper einhackt, bis der stirbt. In der deutschen Version ist er schon tot. In der gekatteten Version hackt er auf eine Leiche rum. Das ist dann ein bisschen gekattet. Ja. Ich fand das Spiel, also wie fandest du den ersten Teil? Ich fand ihn großartig. Bis heute noch finde ich ihn super. Grandios, sonst hätte ich nicht den zweiten direkt nachgezogen. ich fand den auch absolut wirklich, wirklich, wirklich gut, wirklich fantastisch. War auch sehr gut bewertet worden, war ein absoluter Hit. Ich fand das Ding richtig geil. Ich habe ihn aber auch nur ein einziges Mal durchgespielt, tatsächlich. Nie weiter. Ich habe ihn nicht nochmal durchgespielt, weil er mir so das wurde dieses typische erstmal zu sehr in Erinnerung geblieben, dass ich ihn irgendwie nicht vergessen konnte. Ich glaube, für mich ist es eher dieses, ich habe so ein gutes Bild von diesem Spiel, von meinem Erlebnis, das ich hatte. Ich weiß, dass ich es nicht reproduzieren kann, also kann ein zweiter Run nur schlechter werden. Und das möchte ich bei dem Spiel gar nicht. Okay, ja. Ja, doch, ja, ja. Dann erschien im Jahre 2010, am 9. Februar, der zweite Teil, den ich nie durchgespielt habe. Ich habe ihn nur angespielt. Da haben wir wieder das typische, ich habe ihn gespielt, aber nicht durchgespielt. Nee, ich hab ihn auch durchgespielt. Also die drei Bioshocks habe ich alle durch. Du hast alle drei durch. Ich habe nur Teil 1 und Teil 3 durch. Also Teil 2 habe ich nicht durchgespielt, aber ich habe ihn angefangen gehabt. Weil mir gefiel das Konzept irgendwie nicht mit dieser... im zweiten Teil geht es, also spielt die Handlung im Jahre 1968 und 8 Jahre nach dem Ende von Bioshock. Rapture wird nun von Sophia Lamb geleitet, die von der Idee besessen ist, den menschlichen Egoismus abzuschaffen. Der Spieler übernimmt die Rolle des ersten funktionstüchtigen Prototypen eines Big Daddy namens Delta, der sich der fortwährenden Aggression Lambs ausgeliefert sieht. Er ist auf der Suche nach Eleanor, Lambs Tochter, und seiner einstigen Little Sister. Das heißt, du bist im Prinzip davon besessen, deine einzige Little Sister zu finden. Sophia hatte sie noch vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Rapture entwendet und ihn und dich sozusagen zum Selbstmord gezwungen. Jahre später gelingt es der inzwischen erwachsenen Eleanor jedoch, Delta ins Leben zurückzuholen. Durch eine einprogrammierte starke Bindung eines Big Daddies an seine Little Sister muss Delta den Kampf gegen Lamp aufnehmen und Eleanor befreien, um am Leben zu bleiben. Du bist sozusagen ein wiederbelebter Big Daddy. Im ersten Teil gab es eine Sequenz, wo du als Big Daddy umgebaut wurdest, was ein bisschen strange war, weil du hast immer so einen komisch getönten Blick gehabt. Das war nicht sonderlich gut umgesetzt. Hier bist du tatsächlich dieser Big Daddy, der aus dieser Taucherglocke guckt mit deinem Bohrerarm und mit deinem großen Arm. Ich glaube, die Arme konntest du sogar austauschen später gegen das andere. Und du hattest die Möglichkeit, so eine Art, so eine Art Tower Defense zu machen, wenn du du konntest nämlich an so bestimmte Stellen dranhauen, dann kam so eine kleine Little Sister, die Adam gesammelt hat, und die musstest du beschützen, falls du dich noch dran erinnerst. Ja. Und dann konntest du Fallen legen und so weiter. Du musstest also so eine Art Tower Defense oder so eine Art Hordenmodus musstest du überleben, bis die Little Sister das Zeug gesammelt hat. Und dann konntest du, je nachdem, ob du dich aggressiv oder mitführend verhältst, konntest du die auch wieder komplett harvesten oder dann auch wieder in Ruhe lassen, das Adam abnehmen und danach sie einfach wieder in die Röhre reinleiten. Du hast ihn durchgespielt. Erinnerst du dich noch relativ gut dran, oder? Ich hab's zumindest noch im Kopf, aber ich weiß, dass ich in dem Teil echt kein Guter war. Weil dieser Grundplot, man hat mir meine kleine Little Sister weggenommen, ich hab mich da voll packen lassen. Okay. Und ich habe mich aufgeführt, wie ich es halt bei den Big Daddies kennengelernt habe. Ich habe so richtig Roleplay betrieben. Ich bin ein Big Daddy und du hast mir meine Little Sister weggenommen. Ich holz da durch wie die Axt durch den Wald. Ja, das ist, ja. Mir ist halt tatsächlich die oh Gott, wie hieß sie, Eleanor, du hast es gerade zwar öfter gesagt, aber nee, so Sophia. Die ist mir so auf den Keks gegangen. Ja, die Sophia Lamp, ja, das stimmt allerdings. Während ich Andrew Ryan richtig gemocht habe für das, wie psychopathisch er war, wollte ich sie relativ früh im Spiel schon relativ gerne ausschalten. Ja, da gab es ja auch die Big Sister. Das war ja diese Big Sister ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich das, wo ich mich noch am geilsten... Ich hoffe, das ist jetzt wirklich der zweite und war nicht im ersten so. Da gab es so Art... ja, Pheromongranaten oder Aggro-Granaten. Ist halt so eine rote Kugel gewesen, die hast du auf den Gegner geworfen und dann wird der richtig aggro. Und wenn du das in dem Raum machst, wo ein Big Daddy war und eine Little Sister, dann sind die aufeinander losgegangen. Ja, soweit ich weiß schon, ja. Nicht Little Sister, Big Sister. Big Sister, ja. Und dann konntest du die Big Sister super easy besiegen. Weil sie den richtig. Big Daddy ausgeschaltet hat und dann war sie aber selbst fast K.O. Ja, neu hinzugekommen sind die sogenannten Big Sisters. Im Gegensatz zu den Big Daddies sind sie sehr flink und agil. Bei ihnen handelt es sich um die erwachsen gewordenen Little Sisters des Vorgängers, die nun mit Plasmiden und starken Panzerungen ausgestattet den stärksten wiederkehrende Gegnertypen ausmachen. Neu konntest du auch Plasmide und Waffen gleichzeitig benutzen. Als Big Daddy kann der Spieler zudem nach Ausschalten eines anderen Big Daddy, dessen Little Sister beiweise adoptieren. Diese sammelt für ihn dann Adam, gefallenes Splicer, muss jedoch für diesen Zeitraum gegen anstürmende Splicer verteidigt werden. Über die Little Sisters erhält der Spieler Adam, mit dem er die Fähigkeiten seiner Figur verbessern kann. Übrigens, da war es auch zum ersten Mal dieses Hacking-Minigame, was im Prinzip Memory Link war. Weil du dich da auch noch dran erinnerst. Nee, aus Memory kann ich mich nicht mehr. Wenn du da gehackt hast, sozusagen, musstest du so Kacheln freischalten. Das war so eine Röhre, wurde immer wieder gefüllt mit so einer Substanz. Und dann musstest du so rechtzeitig die richtige Röhre in die richtige Reihenfolge legen, damit die dann bis zum Ende nach oben gegangen ist. Das war so ein komisches Hacking-Minigame, daran erinnere ich mich auch noch. Es gab mehrere Erweiterungen für das Ding. Sinclair Solution Test Chamber, Rapture Metro Map Pack, kill sie auf die nette Art, Siege und Balance, Minerva's Den, aber ich habe die auch nie gespielt. Ich fand's, von dem, was ich gespielt habe, fand ich's okay. Aber ich hab's nicht lang gespielt. Aber ich fand okay. Lustig, dass du Little Sisters adoptieren konntest. Also du konntest andere Big Daddies deaktivieren und ihnen sozusagen die Aufsicht über ihre Little Sister abnehmen. Ja, und dann hast du halt beschützen müssen, richtig. Richtig, dass du, wie du sagtest, Tower Defense, und darum sagte ich, ich war eigentlich kein Guter, weil ich habe immer absichtlich diese Splicer zu mir gelockt, um sie dann dem Erdboden gleich zu machen. Ja, also von dem, was ich gespielt habe, fand ich es okay, aber ich mochte aber dieses Aufpassen, fand ich irgendwie nervig. Konntest zwar so Fallen hinstellen. Ist nur die Antagonistin auf den Keks gegangen. Ich fand das irgendwie nervig. Ich habe auch durchgespielt, habe ich es nicht. Also, meh. Fand es nicht gut. War so. Wertungstechnisch hat es aber einiges Gutes abgeheimst. Und dennoch also war nichts. Nachdem ich es durch hatte, gut. Zumindest besser als der dritte Teil, zu dem wir jetzt ankommen. Aber bei weitem nicht so gut wie der erste. Der erste ist immer noch mein Liebster. Ja, kommen wir zum dritten Teil der Reihe, und zwar Bioshock Infinite. Der erschien am 26. März 2013. Den habe ich damals an einem Tag durchgerockt. Von Anfang bis Ende. Ich finde, das ist mein Lieblings-Bioshock-Teil tatsächlich. Der dritte? Bioshock Infinite ist mein Lieblings-Bioshock-Teil. Ich finde den absolut fantastisch. Also, okay. Story-technisch, Gameplay-technisch, ich liebe diese Welt, weil diesmal sind wir nicht unter Wasser, sondern diesmal sind wir in der Luft. Ich finde die Welt großartig in der Stadt Columbia. Ich finde die Welt cool. Ich finde die Story finde ich richtig geil gemacht. Die Story ist mega. Also tatsächlich, ich finde es spannend, ja. Weil das, was mich tatsächlich am meisten bei Infinite gestört hat, aber ich habe es ja alle drei am Stück durchgezogen. Okay. Dass es auf einen Schlag so grell, bunt und neonhaft war. Das fand ich aber geil. das hat mich im Vergleich, weil weißt du, ich war die ersten zwei Teile eigentlich so knapp 24, 25 Stunden beschäftigt damit. Unten im Dunkeln, ständig vor irgendwas auf der Hut. Richtig geil, so dieses Horror-Feeling aufzukommen. Du vermutest hinter jeder Ecke irgendwie das Alien. Also in dem Fall war das Alien halt der Big Daddy oder die Big Sister. Und dann hast du diese super neonhafte, helle Welt, wo ich, zumindest die Erinnerungen, die ich habe, mich immer noch erstaunt bin, mir werden einfach nur Gegnerhorden hingeworfen. Ja, am Anfang war es noch. Hier hast du eine ganze Horde Gegner, töte sie alle. Ach was, du bist schon fertig, töte die auch noch. Obwohl die Story geil war, hat mir das Kämpfen dort nicht so gefallen, weil es hat sich wieder für mich angefühlt damals wie so ein typischer Shooter. Ja, am Anfang war es noch so. Und du spielst alle Serious Sam, knall alles ab, was sich bewegt. Am Anfang war es noch so, dass alles quietschi, bunti und fröhlich war, ne? So diese Fassade aufrechterhalten wurde. Aber das ging immer mehr ins. Es ging immer tiefer und immer mehr nach unten. Es wurde immer dreckiger und es ist ja im Prinzip auch ein richtiger Bürgerkrieg ausgebrochen in dem Ding. Und ich fand das so geil gemacht, so gut erzählt. Auch dieser Anfang, diese Fassade mit, hey, hier, trinke dieses Getränk, schon kriegst du. Fähigkeiten und hier, wir sind alle fröhlich und alle happy, ach ja, und wir sind übrigens alles mega miese, dreckige Rassisten und miese Arschlöcher, allesamt durchweg. Ich fand das so spannend erzählt, so gut gemacht, und das habe ich wiederum auf Englisch gespielt, weil der englische Hauptsprecher ist Troy Baker, und dann ich liebe Troy Baker. Gut, ich habe es auf Deutsch durch, und wie gesagt, mir hat halt dieser Einstieg über das Quietschi Bunti erstens schon nicht gefallen und zweitens dieses Gefühl von, du bist jetzt eigentlich nur mit Gegnerhorden beschäftigt. Ja, das schon, ja. Du hast aber nicht so eine Sondermechanik wie jetzt eine Big Sister oder ein Big Daddy. Big Daddies waren für mich halt immer das Nonplusultra, weil wenn du die Little Sister in Ruhe gelassen hast, dann konntest du den echt gut ausweichen. Ja, da warst du auch wirklich mehr so auf die, da war irgendwie die Story mehr im Vordergrund im dritten Teil, finde ich, als die Welt. Da war die Welt zwar schon als Szenario da, aber da war die Story mehr im Vordergrund, weswegen die Welt halt mit Gegnern zum Zweck. Deswegen wirst du mit Gegnern zugepumpt. Und das sind halt Spiele, die machen bei mir immer so Serious Sam Flashbacks auf. Ja, so schlimm war es nicht. Serious Sam hat mich für Ego-Shooter versaut. Und immer wenn ich Ego-Shooter habe, deren Mechanik ist, das Spiel wird schwerer durch das, dass ich dir mehr Gegner oder größere Gegner, die ein paar Schuss mehr aushalten, entgegenwerf, bin ich sofort getriggert. Und dann kannst du für mich schon nicht mehr so richtig mega sein. Drum ist es für mich tatsächlich Infinite auch der schwächste Teil, für mich persönlich. Okay, alles klar. Ja, Obwohl die Story echt geil ist. Also der storytechnisch ist er noch vorm zweiten. Storytechnisch ist er sehr, sehr gut, aber für mich ist es halt einfach fantastisch gewesen von dem, was ich halt gesehen habe. Weil das ist halt also wirklich das dreckigste Amerika, was du nur haben kannst, ist in diesem Ding. Es spielt ja, also es nutzt historische Hintergründe, um darauf aufgebaut, in großen Teilen futuristischen Alternativszenario des 1912 zu erschaffen. Schauplatz ist die fliegende Stadt Columbia, die nach der Personifikation der Vereinigten Staaten gebaut wurde oder benannt ist. Gemäß der Spielgeschichte wurde am Anfang die Regierung William McKinley durch Zach Hale Comstock aufgebaut und 1901 eröffnet. Und ich finde halt die Story zwischen mit Comstock, mit dem Hauptcharakter Booker the Bit, mit Elizabeth, finde ich halt so geil. Das möchte ich nicht spoilern, tatsächlich. Weil es so gut gemacht, auch vom Ende her, wo du einfach nur dran saß, wo ich so, what the fuck just happened? Ich saß wirklich am Ende dran, what? Wow! Fuck yeah. Da ist so viel geiles Zeug aufgetaucht. Also es fängt halt, grob gesagt, fängt das Spiel halt an mit dem, mit Booker the Witch, der den Auftrag hat, ein Mädchen namens Elizabeth zu befreien, um alte Schulden zu begleichen. Du wirst halt wirklich nur, das ist dein Hauptplot. Du kommst an, wirst von zwei Geschwistern, wirst halt durch die Gegend gefahren mit einem Boot, kriegst du eine Zigarrenkiste, machst du auf, bring us the girl, wipe away the debt. Bringen uns das Mädchen, deine Schulden sind beglichen. Alles klar, let's go. Und du gerätst halt komplett in die Scheiße. Das finde ich super. Finde ich absolut großartig. Also ich habe das echt gefeiert, das Game. Ich habe das auch mehrfach durchgespielt. Das Ding. Kann ich verstehen, okay, dass einem das Geballer ein bisschen zu sehr auf den Nerven ging, weil es halt wirklich mehr auf Action ausgelegt war. Aber du hast halt, wie gesagt, du hast das Szenario, diese Stadt. Das geht mehr auf Story, deswegen müssen sie dich halt irgendwie beschäftigen. Ist klar. Ja, aber man kann auch Story machen und geiles Ambient. Kann man, ja. Also man muss nicht den klassischen Shooter-Trick rauspacken. Wir haben entweder Story oder eine gute Welt, die schön mit dem Gameplay eingebunden ist. ich finde, es ist heute mein Lieblingsteil. Ich finde ihn großartig. Wenn man die spielen möchte, kann man die übrigens wunderbar in der Collection kriegen, in der Bioshock Collection mit allen drei Teilen, mit allen erschienenen DLCs. Die DLCs zu dem Game habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie sehr, sehr gut sind. Burial at Sea, und Episode 1 und 2. Da kommst du nochmal nach Rapture. Aber da ist, da wird die Geschichte weitererzählt. Diesmal in Rapture, auch wieder mit Booker the Bit und Elizabeth. Aber um das wirklich zu verstehen, muss man tatsächlich den Hauptteil durchgespielt haben. Ansonsten ergibt das keinen Sinn. Es ist cool gemacht. Ich finde es wirklich gut. Ich kann es, also storytechnisch kann ich es wirklich jedem empfehlen. Wenn man mehr auf Ballern steht, dann kann man tatsächlich den Teil spielen, finde ich. Aber alle drei kann ihm eigentlich empfehlen, finde ich. Von den Games, was sagst du? Oder? Oder würdest du Teil 1 mehr empfehlen als Teil 3? Also ich würde Teil 1 persönlich mehr empfehlen, weil für mich Teil 1 einfach der Top ist und von der Story käme direkt danach der dritte Teil. Wenn man aber viel lieber eine Story in richtig schöne Atmosphäre eingepflegt haben will, würde ich den zweiten noch vor dem dritten empfehlen. Okay. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, die sind alle von drei voneinander gelöst, man muss nichts über die Dinge wissen. Für mich persönlich. Die ersten zwei schadet nicht, wenn man nacheinander spielt, weil die sind in einer Abhängigkeit zueinander. Aber der dritte ist alleine. Aber den dritten, der hat jetzt wirklich nichts mit Rapture zu tun. Nee. Außer halt von den DLCs. ansonsten kann ich halt auch nur sagen, schaut euch die Shooter-Reihe an, wenn ihr darauf Bock habt, auf jeden Fall. Man braucht sich ja nicht nur die Teile ansehen, es gibt ja auch Spiele, die so ähnlich sind, wie System Shock oder wie Bioshock tatsächlich. Die einzigen beiden, die mir da eigentlich nur einfallen, sind Prey. Hast du Prey gespielt? Also das Prey habe ich, Prey habe ich durch. Das von 2017. Für die PS4 halt. Ja, das Prey, das war cool, wo sich die verwandelt haben. Was angeblich nicht so gut ankam. Ich fand's aber klasse. Ja, das hat sich leider nicht so gut verkauft. Das war sehr, sehr schade. Dann auch das war cool. Das könnte ich mir noch so eine Art Bioshock vorstellen. Und ich habe halt gehört, du hast es durchgespielt, ich habe es nur angespielt, Atomic Heart. Ja, es kann schon in die Richtung gehen, aber das ist eher, wenn du... Für mich fühlt es sich, wenn ich mit Bioshock vergleiche, an, als hättest du zu den Entwicklern gesagt, macht mal ein Bioshock, wenn alles schief gehen kann. Okay. Also wenn ihr alles, was man falsch machen kann, nur falsch machen würdet. Okay, Challenge accept. Und darum verstehe ich nicht, warum Atomic Heart, zumindest von dem Gefühl her, weil es jetzt recht schnell auch DLC und so alles bekommen hat, erfolgreicher angesehen ist als Prey. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Weil ich fand Prey wesentlich besser. Finde ich, also von dem, was ich hier angespielt hatte, finde ich Atomic Heart absolut fürchterlich. Für mich war das so, als ob ich Bioshock bei Wish bestelle. Und das Wish spricht Russisch. So war das irgendwie für mich. Also, was ich halt gehört habe, ist, dass die DLCs das Spiel verbessern, Atomic Heart und die Story auch. Es gibt, glaube ich, 10 DLCs, 8 oder irgendwie 5, 6, 7, irgendwie sowas, die die Story verbessern von dem Ding. Wo ich sage, ja, super, danke. Für mich war es nichts von dem, was ich gespielt habe. Ich fand den Hauptcharakter nervig und fand die Story irgendwie nicht so gut wie bei Bioshock oder Bioshock Infinite. Was ich hier sogar noch in der Liste sehe von Dishonored, weiß nicht, ob man das, ich glaube, mehr so Dishonored ist und mehr was eigenes. Ich würde Dishonored aber eher als eine eigene Reihe sehen. Ich habe sie ja auch gespielt. Ja. Und ich würde es jetzt nicht mit Bioshock, weil das ist nochmal was ganz anderes. Ja, das würde ich auch ganz anders sehen. Was einen Flair hatte wie Bioshock, aber was komplett anderes war, ist We Happy Few. Das kenne ich nicht. Als damals We Happy Few rauskam, hatte das so eine richtig Bioshock-Vibe. Komplett. Es spielte in den 60ern, ne? In den Swinging 60s. Du hast so eine komische Droge eingenommen namens Joy und da bist du immer der happigste Mensch der Welt gewesen. Und wenn du die nicht eingenommen hast, hast du gesehen, dass deine Realität absolute Scheiße ist. Zum Beispiel hast du die eingenommen, dann siehst du so Leute um so eine Piñata sitzen und Süßigkeiten essen und dann lässt die Droge bei dir nach und du siehst, wie sie so irgendein Tier auseinanderfetzen. Zum Beispiel. Das Problem ist an We Happy Few, es ist kein Shooter, es ist ein First-Person Adventure-like RPG Survival Game mit Roguelike-Elementen. Okay. Kam überhaupt nicht gut an, das Spiel. Kam absolut nicht gut an. Sehr, sehr viele Leute fanden es absolut fürchterlich. Das hatte so richtig schön Bioshock-Vibe. Stalker ist was Eigenes. Metro würde ich auch sagen, ist was Eigenes. Deus Ex Metro sowieso. Fallout 3 ja auch. Dead Space? Nee, Dead Space ist auch was Eigenes. Nein, Dead Space ist was ganz anders. Ja, also was die hier auflisten, wenn man so Spiele so Art wie Bioshock sind halt wirklich nur... Ich verstehe schon, Prey. Warum sie es so ein bisschen zusammenpacken, aber... Mir würde jetzt zum Beispiel in Dead Space nicht das gleiche Feeling geben wie ein Bioshock. Nee, gar nicht. Absolut nicht. Würde ich auch sagen, tatsächlich. Also, ja, wenn man sich die Spiele anschaut, sie sehen heute noch immer noch gut aus, kann man immer noch anspielen, kann man immer noch gut zocken, würde ich sagen. Die Collection kann man sich für alles holen, gibt es für Xbox, PC, PlayStation, Switch. Für alles Mögliche kann man spielen. Wenn man es auch unterwegs spielt, kann man es auch auf der Switch spielen für 2 Stunden, bevor der Akku ausgeht. Fies, ich weiß. Aber man nimmt seine Switch mit, also wirklich. Ich kann sie nur empfehlen. Ich würde tatsächlich eine Empfehlung für die Dinger rausgeben, wenn man Bock auf Shooten und auf Group Story hat. Oder was sagst du? Eine Empfehlung auf jeden Fall. Also genau. Nicht umsonst sind sie ja wieder rausgekommen. Richtig, ja. In dieser Collection. Wenn man zu dir sagen würde, Markus, mach uns ein neues Bioshock, würdest du sagen ja? Und wie würdest du es machen? Neues Bioshock? Ja. Ich würde tatsächlich eher in Richtung DLC da gehen und einmal die Perspektive von Andrew Ryan einnehmen. Einfach nur, weil ich den Kerl irgendwie total cool finde. Du willst doch nur eine Wirtschaftssimulation ausmachen und Rapture aufbauen, gibst du. Möchte nicht mit Adam ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufziehen. Nee, aber tatsächlich so ein bisschen der Background, wie Andrew Ryan überhaupt zu diesem Psycho wurde. Das wäre eine Idee. Es gibt angeblich ein neues, was schon viermal in der Produktion neu gestartet wurde, zuletzt im Sommer 2022, aber ich sag, es wird dazu nichts mehr geben. Wenn man zu mir sagen würde, Stefan, willst du uns ein neues Bioshock machen? Nee, passt schon. Ihr braucht nicht unbedingt eine alte Spieleserie nochmal ausbuddeln, noch auf Verdeih und Gederb nochmal was Neues zu produzieren. Mir reichen die drei Teile, die wir haben, mitsamt den DLCs, das passt schon. Das ist okay. Würde ich jetzt sagen. Ja gut. Dann danke ich dir, Markus, dass du mit mir über Bioshock geredet hast. Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber sucht einfach ein bisschen nach Adam und alles wird besser. Macht's gut.